Hi, hi, hi and a wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Let's see what Paul is teaching us in verse 24. Lass mal sehen, was Paulus uns in Vers 24 lehrt. Here's what he says. Hier sagt er: But for those who have been chosen to follow him, both Jews and Greeks, he is God's mighty power. Für die aber, die auserwählt sind, ihm zu folgen, sowohl Juden als auch Griechen, ist er Gottes mächtige Kraft. Doesn't that sound like a little bit like Calvinism? Klingt das nicht ein bisschen nach Calvinismus? I mean, for those who have been chosen to follow him? Ich meine, für die, die auserwählt sind, ihm zu folgen. So that means, see, God has chosen some and the others don't have a chance. Das bedeutet also, siehst du, Gott hat einige auserwählt und den anderen gibt er keine Chance. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein. Has God chosen some? Hat Gott einige auserwählt? Well, this is what the Bible here seems to say. Nun, das scheint die Bibel zu sagen. But you know, God chooses because God knows all things. Aber weißt du, Gott wählt aus, weil er alle Dinge kennt. So God already knows who accept and who will reject him because he's God. Gott weiß also bereits, wer ihn annehmen und wer ihn ablehnen wird, denn er ist Gott. So when Paul talks about God has chosen, wenn Paulus also von Gott hat auserwählt spricht, he does not mean that God has chosen some and rejected others. Meint er nicht, dass Gott einige auserwählt und andere verworfen hat? Because the Bible is very clear if you study the whole Bible. Denn die Bibel ist sehr eindeutig, wenn du die ganze Bibel studierst. That God wants everybody to be saved. Dass Gott will, dass alle gerettet werden. That's what Paul wrote to Timothy. Das hat Paulus auch an Timotheus geschrieben. Now, if God would be a God, wenn Gott nun ein Gott wäre, that says, I will let my son die for everybody. Der sagt, ich lasse meinen Sohn für alle sterben. And then he says, und dann sagt er, I want that everybody is saved. Ich will, dass alle gerettet werden. And then he says, danach sagt er, my son has already reconciled the whole world with me. Mein Sohn hat bereits die ganze Welt mit mir versöhnt. And then he says, und anschließend sagt er, ah, but only some I have chosen. Ah, aber nur einige habe ich auserwählt. That would be a God that doesn't make sense. Das wäre ein Gott, der keinen Sinn macht. That would be a God who is totally contradicting himself. Das wäre ein Gott, der sich selbst total widerspricht. And of course, we always have to interpret the Bible in its context and also in the context of the whole Bible. Wir müssen die Bibel natürlich immer in ihrem Kontext auslegen und auch im Kontext der ganzen Bibel. So what does it mean? Was bedeutet das also? It means God knew who will accept him, therefore that's the one that God has chosen. Das bedeutet, dass Gott wusste, wer ihn annehmen würde. Also hat er diesen Menschen auserwählt. So because God in his foreknowledge has made this choice, weil Gott in seinem Vorauswissen diese Wahl getroffen hat, that doesn't mean that there is anybody who cannot accept the gospel. Bedeutet das nicht, dass es jemanden gibt, der das Evangelium nicht annehmen kann? So look what it says. Schau, was hier steht. Those who've been chosen to follow him, both Jews and Greeks, so there's no difference. Diejenigen, die auserwählt wurden, ihm zu folgen, sowohl Juden als auch Griechen, also gibt es keinen Unterschied. He, that is Jesus Christ, er, das ist Jesus Christus, is God's mighty power, ist Gottes mächtige Kraft, God's true wisdom, Gottes wahre Weisheit, and our Messiah. Und unser Messias. Let me ask you a question. Ich frage dich etwas. What more do you need? Was brauchst du mehr? You see, if you understand that Jesus is God's mighty power for you, wenn du verstanden hast, dass Jesus Gottes mächtige Kraft für dich ist, then what more power do you need that's not in Jesus? Welche Kraft brauchst du dann noch, die nicht in Jesus steckt? He's your power to save you. Er ist deine Kraft, dich zu retten. To save you eternally and keep your salvation secure. Um dich für immer zu retten und dein Heil zu sichern. Do you know, I wonder if so many people have lack of assurance of salvation. Ich frage mich, ob so viele Menschen keine Heilsgewissheit haben. Because they've never really heard the full and the true gospel. Weil sie nie wirklich das volle und wahre Evangelium gehört haben. They've heard a lot of human wisdom. Sie haben eine Menge menschliche Weisheit gehört. They heard a lot of clever explanations. Sie haben viele kluge Erklärungen gehört. But they never heard the simplicity of the gospel that says, aber sie haben nie die Einfachheit des Evangeliums gehört, die besagt, it's nothing clever, it's something very simple that Jesus and the cross did it all. Es ist nichts Kluges, es ist etwas ganz Einfaches, dass Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. If we would put all of our hope and our trust in the cross, Wenn wir unsere ganze Hoffnung und unser Vertrauen auf das Kreuz setzen würden, do you know what would happen? Weißt du, was dann passieren würde? We would understand that the power that we need is a person, and that person is called Jesus. Wir würden verstehen, dass die Kraft, die wir brauchen, eine Person ist, und diese Person heißt Jesus. So now, instead of trying to put our faith into power, we would put our faith into Jesus. Anstatt also zu versuchen, unseren Glauben in die Kraft zu setzen, würden wir unseren Glauben in Jesus setzen. Now remember, the context is salvation. Vergiss nicht, der Kontext ist die Errettung. So God's mighty power to save is Jesus, not you. Gottes mächtige Kraft zur Rettung ist also Jesus, nicht du. If God's mighty power to save is Jesus, then why do I think I can lose my salvation? Wenn Jesus Gottes rettende Kraft ist, warum glaubst du dann, dass du deine Rettung verlieren kannst? I mean, does Jesus suddenly lose power? Verliert Jesus denn plötzlich seine Macht? Like tomorrow he's not strong anymore to keep you safe? Ist er morgen nicht mehr stark genug, um dich zu retten? Or when you are weak and when you fall and when you sin, he's not strong anymore to keep you safe? Oder wenn du schwach bist, wenn du fällst und sündigst, ist er nicht mehr stark genug, um dich zu retten? You see, we've put so much faith in so many different things, but not in Jesus Christ. Verstehst du, wir haben so viel Vertrauen in so viele verschiedene Dinge gesetzt, aber nicht in Jesus Christus. And the Bible says that he is God's true wisdom and our Messiah. Und die Bibel sagt, dass er die wahre Weisheit und unser Messias ist. So Jesus Christ is the highest manifestation of God's power. Jesus Christus ist also die höchste Manifestation von Gottes Kraft. So we have to put our trust in him every single day of our lives. Wir müssen jeden einzelnen Tag unseres Lebens auf ihn vertrauen. If we wake up every morning and put all of our trust in Jesus, wenn wir jeden Morgen aufwachen und unser ganzes Vertrauen in Jesus setzen, and what he did on the cross, und in das, was er am Kreuz getan hat, how can we be worried about the future? Wie können wir uns dann Sorgen um die Zukunft machen? If we put all of our faith in Jesus and what he did on the cross, wenn wir unser ganzes Vertrauen in Jesus setzen und in das, was er am Kreuz getan hat, then why do we still need human wisdom? Warum brauchen wir dann noch menschliche Weisheit? If Jesus himself has become our wisdom. Wenn Jesus selbst unsere Weisheit geworden ist. Do you know, wherever you look in the Bible, wo auch immer du in der Bibel hinschaust, once you begin to read the Bible with the lenses of the New Covenant, wenn du anfängst, die Bibel mit der Brille des Neuen Bundes zu lesen, you will find that you will see Jesus everywhere. Wirst du feststellen, dass du Jesus überall siehst. Wherever you look in the Bible, Jesus is the center. Wo auch immer du in die Bibel schaust, Jesus ist der Mittelpunkt. Tomorrow we will continue. Morgen werden wir fortfahren.